Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Willkommen hier bei uns beim Talkradio, willkommen bei Domian. Ich grüße euch herzlich. Heute Nacht heißt das Thema der Sendung Knasterfahrungen. Und ich möchte gerne heute Nacht hier mit Leuten reden, die schon im Knast waren. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was gibt es aus eurer Sicht zu kritisieren? Oder was läuft auch gut? Dann möchte ich gerne mit Angehörigen von Knackis sprechen. Wie stellt sich die Lage, die Situation aus eurer Sicht dar? Und gerne auch mit Anstaltsbediensteten, mit Mitarbeitern aus Knästen. Wie erlebt ihr euren Job und welche guten und schlechten Erfahrungen macht ihr, habt ihr gemacht mit den Insassen? Ihr könnt uns erreichen wie immer unter 0130 2911, 0130 2911, kostenfrei für euch. Und wer hier anruft, kann auch anonym bleiben. 0130 2911. Und als erste Zuschauerin, Zuhörerin heute Nacht begrüße ich herzlich die Daniela und die ist 38. Hallo Jürgen. Daniela, ja. Ich habe mit deiner Kollegin schon geredet. Mein Freund ist seit 7 Monaten eingesperrt. Ja, warum? Wegen sexueller Nötigung. Ja. In 3 Fällen. Und ich meine, ich halte halt zu ihm, weil er hat ja mir nichts getan, Mann. Es ist nicht recht, was er getan hat. Was hat er denn im Genauen getan? Sexuelle Nötigung. Er ist Frauen nachgelaufen, hat es zu Boden gerissen, ist also Gewalteinwirkung und hat sie halt berührt. Und eine davon, also der zweite Fall, waren 3 Fälle. 93, 2 und einer 95 jetzt, ne? Mhm. Und der zweite Fall, da war es halt so, der ist ja 2 Kilometer hinterm Radl hergelaufen, hat es vom Radl hat es ausgezogen, hat er sich anlangen lassen von ihm und dann hat er sie bis vor die Haustür gebracht, dass ihr nichts passiert. Mhm. Und dann hat sie eine Anzeige wegen sexueller Nötigung gemacht. Und der letzte Fall, gut, ich kenne ihn seit Mai 95 und ich wusste aber nicht, dass die Kriminalpolizei laufende Ermittlungen gemacht hat wegen den 93er Fällen. Mhm. Und habe ihn kennengelernt und habe gesagt, naja, ich bin mit meinem Mann noch verheiratet, wir können uns mal treffen. Und wir haben uns verabredet und es war um 11 Uhr. Und ich bin also um 11 Uhr da an den Treffpunkt gekommen. Er kam 10 Minuten später. Er hat aber nichts gesagt, was war. Er sagt nur, er war joggen. Dann habe ich gesagt, jetzt regnet es draußen, was willst du mit meinem Joggen? Ja, das macht nichts. Hat er gesagt, na, ist ins Auto gesetzt. 5 Minuten drauf kam dann die Landpolizei von uns, von Bad Tölz, und stand bei mir vorm Auto. Dann habe ich gesagt, ja, was wollt ihr da? Ja, da ist gerade einer nach, ob ich da einen gesehen habe. Dann sage ich nein. Ja. Dann sind sie wieder gefahren. Nach 3 Tagen kam die Kriminalpolizei zu mir, hat mich 3 Stunden verhört. Sie kennen noch den und den. Und der ist im dringenden Verdacht, dass er das und das gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube das nicht. Dann haben sie ihn verhört, dann kam er zurück und dann sagt er, ich war das nicht. Und nach 2 Tagen steht bei uns in der Zeitung, Triebtäter gegen Grippo Weilheim ins Netz. Mhm. Dann habe ich gesagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Ja, er wollte mich nicht auch noch verlieren. Weil er ist von Frauen nur enttäuscht worden, weil seine Mutter hat ihm das nicht erlaubt, dass er überhaupt Freundinnen hat. Ja. Und so auf die Tour hat er dann geredet. Dann habe ich gesagt, war da noch was? Dann sagt er, nein. Und wie er dann in der Arbeit war, habe ich also Unterlagen gefunden über 2 Fälle von 93. Mhm. Dann habe ich ihn da wieder daraufhin angeredet. Ja, hat er gesagt, du hättest mich ja gleich verlassen, wenn ich dir das gesagt hätte. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich halte zu dir. Also er gibt die Taten zu? Er gibt sie zu. Und du siehst ihn auch als Schuldigen? Ich sehe ihn als Schuldigen. Ja. Er hätte eben meine Verhandlung gehabt, die ist ausgefallen, weil zu wenig Zeugen da waren. Und dann hat er die nächste also am 18. Juli gehabt. Und am 10. Juni ist der letzte Fall passiert. Daniela, ist das jetzt nicht für dich als Freundin, ich sage es mal vorsichtig, sehr irritierend? Diese Straftaten, die er begangen hat, sexuelle Nötigung, ist ja nun für eine Frau jetzt in deinem speziellen Fall, denke ich, vielleicht schwerer zu verwinden oder damit zurechtzukommen, als wenn er jetzt, weiß ich, eine Bank ausgeraubt hätte. Wie siehst du denn seine Taten? Wie bewertest du die? Ja, also ich meine, mit mir hätte er es nicht machen können, das habe ich ihm schon gesagt. Er sucht sich ja zierliche Frauen aus. Ja. Er sucht sich Typen aus, die seiner Mutter gleich sind. Hast du nicht Zorn auch auf ihn? Na, Zorn habe ich eigentlich nicht. Verurteilst du ihn? Ja, ich habe gesagt, man macht sowas nicht und er hat eine Strafe verdient. Ich meine, gut, es war Alkohol dabei, aber ich meine, man macht sowas nicht, weil es nicht normal ist, dass ihr halt in der Nacht einer nachlauft und die zu Boden reißt. Ich meine, ich habe gesagt, wenn du dringenden sexuellen Bedürfnis. Das sind ja nur schlimme, das sind ja dann nur, kann man in der Puff gehen, ne? Ja, das sind ja nur schlimme Situationen, auch für die Frau. Hast du dich schon mal in die Situation der Opfer versetzt? Ja, schon. Ich meine, sicher ist es ein Schock, wenn ich von hinten überfallen wäre. Mhm. Dann habe ich gesagt, hast du die Opfer eigentlich gekannt? Dann sagt er, nein, sagt er, ich habe es ja nicht gesehen. Ja. Es war ja im Dunkeln. Ich bin ja im Dunkeln denen nach. Ja. Der wusste ja gar nicht, wer das war, dem er nach ist. Also du stehst aber zu deinem Freund? Ich stehe zu meinem Freund, ja. Wie kommt das? Was macht die Liebe aus zu diesem Mann? Das ist eine Beziehung, das kann man nicht vergleichen. Gott, ich war jetzt 8 Jahre verheiratet, bin seit November geschieden. Und ich habe noch nie sowas empfunden. Also das ist unwahrscheinlich. Die haben irgendwie mehr Gefühle. Trotzdem sehr im Grunde ein Doppelleben fühlen. Aber die haben wahnsinnig viel Gefühle. Nun ist er 7 Monate im Knast, sagst du? Momentan ist er jetzt 7. Monat drin in Landsberg. Seit 17 Monaten schon? Hä? Wie lange ist er im Knast? 7 Monate. 7 Monate, ja, das meine ich. Er ist am 18. Juli verurteilt worden. Wie lange hast du ihn überhaupt dann kennenlernen können? Eigentlich durch unsere Arbeit. Wir sind ECT-Ordner-Team in Bad Tölz, ne? Das ist vom Eisclub. Und da war er Ordner. Und dann hat mir der von der Kripo gesagt, der hat gesagt, ja, der ist er untergetaucht. Er wollte das vertuschen, was er gemacht hat. Und er musste irgendwo sich verstecken, ne? Mhm. Da hat er sich bei dir versteckt? Nicht nur bei mir, sondern auch im Dienst von den Ordnern. Das wusste ja keiner von uns. Also meine Frage zielte eigentlich darauf hin, was, wie lange ihr Zeit gehabt habt, euch überhaupt richtig kennenzulernen. Eigentlich nicht lange. Wie, ja, ein paar Monate, ein paar Wochen. Ja. Ja. Im Mai sowas. Und dann ist doch diese Beziehung so eng geworden. Ja. So, und jetzt sitzt er im Knast. Ja. Seit 7 Monaten. Mhm. Wie sieht jetzt euer Kontakt miteinander aus? Unser Kontakt, ja. Ich besuche ihn regelmäßig. Ja. Meine, die ersten 6 Monate habe ich ihn bloß besuchen dürfen. Er war erst in Untersuchungshaft. Ja. In Stadelheim. Und dann war eine Revisionsverhandlung. Zuerst hat er 4 Jahre gekriegt und jetzt hat er 2 Jahre und 9 Monate. Ohne Bewährung. Findest du die Strafe angemessen? Ja, ein Fall ist normal 1 bis 5 Jahre, gell? Ja. Vor Gericht. Weil das ist nahe an, er hätte sie vergewaltigen können, hat der Richter gesagt. Ja. Und beim dritten Mal ist er intensiv gestört, also massiv gestört worden von einer Passantin, die vorbeigefahren ist, und da hat er von seinem Opfer abgelassen. Also ich muss schon laut Aussage ganz ehrlich sagen, ich respektiere natürlich deine Gefühle. Mhm. Wobei es für mich schon ein bisschen schwer zu verstehen ist, wie diese enge Verbindung zustande kommt zwischen dir und diesem Mann. Weil ihr nun eben gar nicht mal viel Zeit hattet, euch kennenzulernen. Und er hat etwas getan, was vielleicht sehr viele Frauen, nicht vielleicht, was sehr viele Frauen zurückschrecken würde. Wie sieht denn jetzt, hast du den Eindruck, dass der Kontakt intensiver wird auch zwischen euch beiden? Schreibt ihr euch viel? Wir schreiben uns viel. Also er schreibt bei jedem zweiten Tag einen Brief. Wie steht er denn jetzt zu seinen Taten? Ja, er hat jetzt mit dem Therapeuten geredet. Und der Therapeut meinte, mein Gott, er hat angefangen mit einer Therapie. Aber er, sicher, er sieht es schon ein. Und er sagt, das war eigentlich eine Dummheit. Er hat einfach, er hat gesagt, er hat so viel mitgemacht. Also mit Frauen mitgemacht, die haben alle enttäuscht und ausgenutzt. Er hat mit seiner Mutter so viel mitgemacht. Mhm. Das ist im Grunde ein armer Mensch. Weil er hat, mit 20 Jahren hat er seine Mutter noch fragen müssen, ob er sich einen Cola kaufen darf. Mhm. Er hat nie den Absprung von daheim geschafft. Die Mutter ist dominierend. Die schafft nur an und er muss das machen, was sie sagt. Mhm. Ne? Na sicher, erklären kann man alles und man kann alles auch irgendwie auf irgendwas zurückführen. Ja, ja. Hast du den Eindruck, dass es eine gute therapeutische Behandlung ist im Knast? Unser Thema ist ja auch nur auch Knasterfahrungen heute. Jein. Also gut, er ist auch zu den anonymen Alkoholikern gegangen, weil Alkohol mit im Spiel war. Mhm. Alkohol enthemmt ja. Aber ich habe damals zum Richter gesagt, bei der Verhandlung habe ich gesagt, ihr könnt nicht alles auf den Alkohol schieben, ne? Wenn du da so nicht ganz überzeugt bist von dieser Behandlung im Knast, ist dir nicht dann doch auch ein bisschen mulmig vor dem Tag, wenn er wieder rauskommt? Ja, also meine Freundinnen sagen alle, der macht's wieder. Dann habe ich gesagt, ja, wie kommt's da drauf? Er hat ja gesagt, er hat jetzt endlich eine Familie. Seine Mutter hat nie bei den Problemen angehört und so. Und also, er will ja bloß eine Familie haben. Also du meinst, dass du ihm den Halt geben könntest? Wenn er rauskommt? Ich glaube schon, weil ich bin für ihn die beste Therapie. Vor allen Dingen bin ich viel älter wie er. Ja. Und er braucht irgendwie wie Mutterersatz. Wie alt ist er? Ich bin 38, er ist 31. Er ist 31. Ja. Ja. Aber es ist schlimm, die Zeit ist jetzt schlimm. Und man, er darf jetzt seit Februar, also er war jetzt am Wochenende heraus, von Freitag bis Sonntag. Sonntag hat er wieder rein müssen. Mhm. Er darf jetzt einmal im Monat darf er raus. Dann haben wir auch drin ein Eheseminar mit dem Pfarrer, mhm. der prüft halt, wie die Beziehung zueinander ist. Mhm. Ne? Da werden Fragen gestellt über, wie schätze ich meinen Partner ein? Und da muss jeder, also praktisch darf keiner zuschauen, was der andere schreibt, und dann wird es verglichen. Mhm, ja. Und unsere Einstimmung, Übereinstimmung ist brutal, gell? Es ist Wahnsinn. Würdest du dir wünschen, dass von Seiten jetzt der Vollzugsbehörden noch mehr mit ihm oder für ihn getan wird? Doch, ja. Und was wäre das? Ja, der Sache auf den Grund gehen, warum er es gemacht hat. Ja. Also eine intensivere psychologische Betreuung und Auseinandersetzung. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Würde ich schon sagen, weil irgendeinen Grund muss er das haben. Ob er es im Unterbewusstsein gemacht hat oder teilbewusst oder das weiß man ja nicht. Er weiß es ja selber nicht. Beim dritten Fall weiß er nicht einmal, ob er es war. Ist das für dich, dieser Mann, die größte Liebe, die du bisher gefunden hast? Ja. So hört sich das an, ja. Schon. Daniela, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Tom ist dran, 29 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Tom. Hier ist der Tom. Knasterfahrung. Düsseldorf. Ja. Hast du ja. welche? Habe ich. Und zwar 5 Monate im offenen Vollzug. Wegen einer Geldbuße. Erklär doch mal nochmal den Leuten offener Vollzug, was genau das ist. Ja, das ist, der Unterschied besteht darin, dass offener Vollzug ist eine mildere Art des Strafvollzugs. Das bedeutet einfach, dass man öfter raus kann, dass man zur Arbeit gehen kann, was man im Geschlossenen zum Teil auch hat, dass man 2-mal in der Woche zum Schwimmen raus kann, dass man innerhalb des Hauses, das ist praktisch wie eine Jugendherberge, etwas größer, und nur die Tür unten ist zu. Das heißt, innerhalb des Hauses kann man sich frei bewegen. Mhm. Das ist schon ein ganz schöner, eine ganz schöne Erleichterung, also für denjenigen, der also drin war, im Gegenüber dem traditionellen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt, weswegen warst du verurteilt? Wegen einer Geldbuße von 1000 Mark, die ich nicht bezahlt habe. Ja. Und zwar war das eine Geschichte, da bin ich mal schwarz gefahren mehrere Male und habe dann halt auch eine Geldstrafe von 3000 Mark bekommen, habe 2000 abbezahlt, dann wurde ich arbeitslos, kam die Bundeswehr dazwischen das Jahr. Und konnte es also, dann war es gar nicht möglich, das weiter zu bezahlen. Das ist ja nur auch hart, ne? Das wegen, ist eine, ich sag's mal, heftige. Wegen 1000 Mark, 5 Monate richtig. In den Knast, ist ja schon heavy. Und da fragt man sich doch, ob das den Steuerzahler nicht insgesamt mehr kostet, als diese 1000 Mark, die ich in Wirklichkeit abbezahlen müsste. Das ist eigentlich ein Witz. Was waren denn das jetzt, wenn du jetzt das bewerten musst im Nachhinein, was waren das für 5 Monate? Ja, es war ziemlich heftig. Also die erste Woche war ich im geschlossenen Vollzug in Düsseldorf und das ist ein ziemlich alter Knast, wenn man das schon, sieht man auch von außen zum Teil schon. Innen sind zum Teil noch so Backsteinwände und es ist also ziemlich, wie man das aus den Filmen kennt, also ziemlich heftig, äußerlich von der Optik. Ich sag mal, im Knast habe ich wirklich gelernt, was Freiheit bedeutet. Also wirklich Freiheit schätzen gelernt. Im weitesten Sinne. Ja. Weil man macht sich gar keine Forschung davon, wie das ist, Freiheitsentzug, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Immer das alte Lied, ne? Wenn man etwas entbehrt, dann weiß man es erst zu schätzen. Ne? Ganz genau. Und von daher war das auch nicht unbedingt eine schlechte Erfahrung, sag ich mal. Und ich habe dadurch meine Freunde besser kennengelernt. Das heißt, ich habe dadurch wirklich gemerkt, dass ich gute Freunde habe. Also wer zu dir gehalten hat. Richtig, ganz genau. Ja. Also meine Familie hat mir da sehr geholfen. Gab es ein paar Freunde, die abgesprungen sind? Nee, zum Glück nicht. Also ich habe auch wirklich, ich habe wenig Freunde und dafür gute Freunde, sage ich mal. Also eine Handvoll und die bezeichne ich auch wirklich als Freunde. Hör ich da so raus, dass du das eigentlich gar nicht so schlecht fandest, dass du dazu verurteilt worden bist? Ja, sagen wir es mal so. Ich fand es eigentlich sinnlos, weil es war eigentlich verschwendete Zeit. Ich hätte die Zeit besser nutzen können. Trotzdem hat es... Es war eine Erfahrung, auf jeden Fall. Mhm. Das streite ich nicht ab. Mhm. Das Problem war halt nur, dass ich finde, dass überhaupt... dass man in Deutschland viel zu schnell in den Knast kommt. Für irgendwelche Geldbußen zum Beispiel. Das finde ich eigentlich recht lächerlich. Was war denn für dich jetzt, wenn du an diese Zeit denkst, die schlechteste oder unangenehmste Erfahrung? Die unangenehmste, überhaupt erstmal der Freiheitsentzug. Ja. Und dass man halt wirklich abgekappelt ist. Und dass man auch zum Teil mit Leuten zusammen ist, die ziemlich heftig drauf sind. Und die zum Teil lange Jahre drin sind und dadurch mental ganz schön verändert sind. Das heißt... Wobei die Leute, die in dem offenen Vollzug sind... selbst die. Also das sind meistens Leute, die kommen aus dem Geschlossenen, sind lange Jahre vorher im Geschlossenen gewesen und haben dann die Möglichkeit bekommen, in den Offenen zu kommen. Ja. Das sind also nicht nur Täter, die also wirklich so lapidare Sachen wie meine jetzt zum Beispiel... Du geht ja oft immer wieder so, dass der Vorwurf durch die Lande, dass man in den Knästen erst zum Kriminellen wird. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also das heißt, also nicht aus eigener Erfahrung, sondern jetzt so vom Hören sagen. Das Problem ist dieser Teufelskreis. Mhm. Man muss halt in den Knast, verliert dadurch die Arbeit, die Wohnung, und ist dadurch schon in so einem Teufelskreis. Dann springen meistens noch Freunde ab, die Freundin oder so, irgendwelche Vertraute, Familie oder so. Man ist dann ziemlich auf sich allein gestellt. Ja, gemeint damit ist sicher auch, dass man dann in den Knästen oftmals Kontakt wirklich zu sehr harten kriminellen Szene bekommt. Das kommt noch dazu, je nachdem, wo man ist. Das war bei dir aber nicht der Fall. Bei mir war das nicht so. In der ersten Woche in Düsseldorf war das schon so. Da waren auch ziemlich extreme. Wie war die Behandlung von Seiten der Angestellten? Teils. Es gibt Leute, die sehen das wirklich als ihren Job an und gehen abends nach Hause. Und dann gibt's Leute, also da gibt's, ich unterscheide das mal so in gute und schlechte. Und die schlechten, das ist dann, sind dann wirklich Leute, die das pauschalisieren und die wirklich denken, jeder, der reinkommt, ist automatisch ein Verbrecher. Mhm. Da habe ich also in der Richtung habe ich wirklich sehr negative Erfahrungen gemacht mit einem Anstaltsleiter. Also der hat wirklich, alles über einen Kamm geschoren und hat gesagt, jeder, der drin ist, hat es verdient und ist ein Verbrecher. Also so nach dem Prinzip. Aus deiner Sicht der Dinge, du hattest das nur nicht so nötig in deinem Fall, aber ich denke, sonst sicher sehr viele Leute im Knast sind. Wie sah es mit der psychologischen Betreuung aus? Naja gut, die war, aus meiner Sicht jetzt da waren 65 Leute in dem offenen Vollzug und da war eine Psychologin und die war zweimal die Woche da für jeweils 2 Stunden. Es hieß also, selbst wenn man hingehen wollte, war es ziemlich schwierig, da anzukommen. Einen Termin zu kriegen. Richtig. Also im Prinzip ein Tropfen auf den heißen Stein. Richtig, ganz genau, das ist auch noch ein Problem. Das ist ein ziemlich großes Problem, obwohl die meisten Leute, die längere Zeit drin sind, die nehmen das auch nicht in Anspruch. Ja. Irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, weil die schon ziemlich abgestumpft sind. Nach was hattest du die meiste Sehnsucht, als du im Knast warst? Die meiste Sehnsucht, so nach körperlicher Nähe. Mhm. Jetzt nicht nur das rein Sexuelle, auch so einfach mal einen guten Freund in den Arm zu nehmen, zu drücken. Mhm. Was noch unheimlich gefehlt hat, waren so Sachen wie, was unheimlich schwer zu kriegen, so Süßigkeiten zum Beispiel oder sowas. Wie habt ihr da geschlafen? In einem Bett? Das waren Mehrbettzimmer. Ja. Das Kleinste, was man da kriegen konnte, waren 2 Bettzimmer. Und du hast mit mehreren Jungs? Ich habe erstmal mit 5 in einem Zimmer den ersten Monat und später bin ich auf ein 2-Bettzimmer gekommen, habe ich Glück gehabt. Ja, und gab es da Probleme? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man mit 5 wildfremden Menschen da zusammengewürfelt wird. Ja, gut. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich so ein Kurzurlauber war in dem Sinne, 5 Monate und habe halt da auch versucht, nicht so viel zu geben, also nicht so viel zu investieren so in die ganze Geschichte. Und aber nach den 5 Monaten war das Glück ganz groß. Oh ja. Und wie? Was hast du als allererstes gemacht, als du rauskamst? Das allererste ins Kino. Ins Kino? Mit den ganzen Leuten ins Kino gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Film, aber alle Leute angerufen und spontan ein Meeting und ins Kino. Ja. Und die haben mich auch noch eingeladen. Also es war wirklich überwältigend. Also ich denke mir, dass das schon, wenn es auch relativ kurz war, doch eine ganz, ganz einschneidende Erfahrung für dich ist. Auf jeden Fall. Die du nie wieder vergessen wirst. Das auf gar keinen Fall. Und du alles dran setzen wirst, nicht mehr in den Knast zu kommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Tom, vielen herzlichen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, dir auch. Kann ich noch ein paar Leute grüßen? So 2 Leute. Bitte. Meine besten Freunde, Rainer und Gisela. Und alle Leute, die im Moment einsitzen, Männer und Frauen, ihr seid nicht vergessen. Die grüße ich auch von Herzen. Ja? Ich weiß, dass uns sehr viele Leute zuschauen, zuhören. Die vergisst man nämlich leicht. Ja. Okay. Okay. Tschüss, Tom. Danke dir. Ciao. Jetzt sehe ich auf meinem Bildschirm der Klaus von gestern. Hallo. Hallo, Jürgen. Klaus, wir hatten gestern ein kurzes Gespräch. Du bist Angestellter, Wächter. Man nennt es Justizvollzugsbeamter. Justizvollzugsbeamter, genau, in Köln. Im Mittelalter sagte man Kerkermeister. Ja, genau. Du bist, wenn ich mich recht erinnere, Mitte 30 irgendwie, ne? Ich bin 34. 34. Du hast gestern schon ein bisschen anklingen lassen, dass du nicht zufrieden bist so mit dem, mit dem Image. Nicht nur mit dem Image. Es ist einfach so, mein Vorredner hat es ja schon angedeutet, es gibt halt solche und solche unter den Knastwächtern, genau wie unter allen anderen Berufen auch. Und das Bild, das äußere Bild eines Vollzugsbeamten ist halt immer, dass jeder davon ausgeht, wir würden nichts anderes tun, als den ganzen Tag die Leute quälen und piesacken. Mhm. Und dem ist keineswegs so. Die Ausbildung ist umfangreich, dauert 2 Jahre, man muss einige Vorbedingungen erfüllen. Und man hat nun wirklich vom Eierdieb bis zum Mehrfachmörder mit jeder Art Mensch zu tun. Ja. Und der Vorredner zum Beispiel, wenn er sagt, 5 Monate für 1000 Mark, dann hat er einen ziemlich niedrigen Tagessatz gehabt. Ja. Hätten seine Freunde für ihn gesammelt und bezahlt, wäre er sofort frei gewesen. Mhm. Es vergeht also viel Zeit von der Geldstrafe nicht mehr bezahlt oder nicht bezahlen können, bis man dann reell einfährt. Mhm. Das haben wir oft. Wie ist das denn? Die Zahlungsmoral ungemein. Wie ist das denn? Ich könnte mir vorstellen, wie viele Jahre arbeitest du schon da? 7. 7 Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Und da sind sicher manche Leute, die auch so lange schon sitzen. Ja, sicher. Ja? Da entwickeln sich doch auch persönliche Verbindungen, Verhältnisse. Ja, sicher. Man hat Sympathien, Antipathien, ist gar keine Frage. Sind ja alles Menschen. Ist ja nicht so, dass jeder, der einfährt, prinzipiell jemand ist, den man verachten soll. Ja. Dafür werde ich auch gar nicht bezahlt. Geht das so weit, dass du sagen würdest, ich bin mit dem einen oder anderen Knacki befreundet? Ja, im weiteren Sinne kann man das sagen. Ja. Es ist halt so, man ist ja für Leute, die Langstrafen haben, Langstrafe sagt, man fängt bei 4 Jahren an, dass man so eine Art Familie für die ist. Mhm. Wenn ich jetzt einen kennenlerne, der schon viele Jahre seines Lebens gesessen hat, also es ist zum Beispiel normalerweise Usus, dass man sich sieht. Mhm. Und dann gibt es halt Stammgäste, wenn ich dann zu dem Sie und Herr sage, sagt, der kann es mich nicht mehr leiden. Ne? Mhm. Das sind dann auch so Dinge. Und das ist halt eine Welt für sich. Und was du eben gesagt hast, dass hier viele erstmal das Rüstzeug für eine kriminelle Laufbahn kriegen, ja, was sie draußen nicht hatten, das ist leider auch richtig. Das kannst du bestätigen. Ja, das ist leider so. Ja. Und wir haben Leute, die sind 14 Jahre, haben Dummheiten gemacht, fahren ein, erst einmal U-Haft und die sind dann äußerst verdutzt. Die Luft ist schlecht, das Klima mies und die grünen Männer sind alle nicht besonders nett, weil wir sehr viele Zugänge kriegen und dann kann man sich auch nicht jedem so widmen, wie man soll. Und dann lernen die das erste Mal kennen, was sie da eigentlich angestellt haben. Bei vielen wirkt es, sie kommen nicht wieder, aber bei einem großen Teil wirkt es leider nicht. Die finden das dann cool und sind nach kurzer Zeit wieder da, was ich sehr schlimm finde. Mhm. Und es ist wirklich ein komisches Bild, wenn ein kleiner Junge von 14 Jahren einfährt und man liest, er hat einen anderen abgestochen. Mhm. Also zweifelst du manchmal an dem Sinn deiner Arbeit? Ich zweifle an dem Sinn insofern, dass ich nicht glaube, dass einer gebessert rausgeht. Ich glaube aber sehr wohl dran, dass es gewalttätige Menschen gibt, die jede Skrupel und jede Achtung für andere Leute Leben verloren haben. Und wie sollte man aus dem Verkehr ziehen muss. Ja genau, das war meine Frage jetzt. Wie sollte man mit wirklich gewalttätigen, gefährlichen Menschen umgehen? Ja, das Einzige, was wir haben, ist leider der Strafvollzug. Es bedarf da sicherlich therapeutischer und psychologischer Betreuung, aber da heißt es dann immer kein Geld. Mhm. Man kennt das ja. Ja. Überall heißt es immer kein Geld. Und es gibt eine Menge Leute, wenn die einsitzen, also ich denke mal, wenn sie entlassen würden, müsste man sich mehr um sie kümmern. Im Knast sind sie verseucht. Mhm. Und wenn sie rauskommen, stehen sie vor dem Nichts. Also du denkst, dass man schon auf jeden Fall Schwerverbrecher aus der Gesellschaft herausziehen muss, auf jeden Fall. Bist aber auch der Auffassung, dass vielleicht viele kleinere Lichter, dass denen mehr geschadet wird im Knast, als denen geholfen. Das ist einfach lächerlich, wenn einer 10 Tage für 50 Mark sitzen muss, wenn er 200 am Tag kostet. Wie siehst du das denn aus deiner Sicht? Du arbeitest ja nur wirklich ganz an den Wurzeln. Ja. Übst du manchmal auch Kritik an der Justiz, dass du sagst, mein Gott, das sind Urteile, das kann doch nicht wahr sein? Absolut. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Ein Beispiel ist ein Mann, der seine Enkelin missbraucht hat, angefangen als sie 4 war, erwischt worden als sie 14 war, hat also 10 Jahre lang einen Kindsmissbrauch begangen. Hat 6 Jahre hat er gekriegt, weil er Ersttäter ist, kommt er mit der Halbstrafe davon. Und ein anderer, der hatte eine Büchse Bier geklaut für 49 Pfennig, ist aber schon mehrfach im Leben aufgefallen deswegen und kriegt dafür 18 Monate. Mhm. Das ist nicht okay. Mhm. Dass also wirklich Eigentums- und Kapitaldelikte härter bestraft werden als Gewalt gegen Menschen. Da ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Für mein Verständnis nicht. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Gewalttäter besser davon kommt als ein Steuerbetrüger zum Beispiel. Das ist in meinen Augen nicht nachvollziehbar, dass man mehr Strafe kriegt, wenn man die Steuer betrügt, als wenn man den Menschen umbringt. Ja. Ist das nicht auch sehr schwierig? Ihr seid ja nur Menschen. Da so die eigenen Emotionen zurückzustellen bei Leuten gegenüber, die nur wirklich so ganz schlimme Dinge getan haben. Also wie du gerade schon sagst, Kindesmissbrauch. Oder bestialischen Mord oder was weiß ich. Ja, diese Menschen sind, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben eine Garantenstellung für die. Was heißt das? Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass sie lebend ihre Haftzeit überleben, lebend, gesund und nicht fliehen. Ja. Und wenn zum Beispiel ein Kinderschänder bekannt ist, durch ein Bild in der Zeitung oder so, die anderen Gefangenen riechen da dran, Kinderschänder sind sehr schlecht angesehen und in der Hierarchie, also ganz unten, dann müssen wir den auch beschützen vor den anderen. Ja. Und da schluckt man schon mal schwer, wenn man es tut. Ja. Weil dann kann man das nachvollziehen, dass Familienväter viele Gefangenen haben als einzigen Halt, wenn sie wieder rauskommen, eben ihre Familien. Mhm. Und können das dann auch nicht verstehen, dass sich jemand an Kindern vergeht. Also hoch angesehen sind beispielsweise Bankräuber. Mhm. Ne? Mhm. Das ist ja nun auch, es gab ja auch in früheren Zeiten. Die sind ja auch in der Gesellschaft hoch angesehen, ne? Die Posträuber nenne ich die. Ja, zum Beispiel. Oder Dagobert, ne? Und sowas. Ist man dann gerne geneigt, da so ein gewisses Robin Hood-Flair dazu zu reden, genau. Aber das ist ja letztendlich auch ein Verbrechen. Ja. Und ich denke halt mal, dass, was habe ich gestern noch mal kurz gesagt, das wirkliche Problem ist, dass über den Vollzug, den Umgang der Gefangenen, der Bediensteten mit den Verwandten, Behörden und dergleichen, die Leute, die darüber entscheiden, wie das stattfindet, ja. Die haben nicht den Schimmer einer Ahnung, wie es im Knast zugeht. Ja. Sie zeigen sich alle Jubeljahre mal, der Justizminister, wenn er wechselt, und seine Großkopfhäden hochbezahlten, die zeigen sich dann hin und wieder alle 5 Jahre mal und sind dann davon überzeugt, sie wissen jetzt alles. Eigentlich müsste jeder Justizminister erstmal, bevor er sein Amt antritt, ein 2-monatiges Praktikum in einem Knast machen. Das reicht nicht. Das wäre schon mal ganz gut. Das sollte jemand sein, der aus dem Vollzug kommt und nicht jemand, der nach Gutdünken und Partei, nach Parteizugehörigkeit Klaus, genommen wird. Jetzt haben wir gerade in Nachrichten verfolgt, wie das jetzt in Celle war. Mhm. Mit 2 Kolleginnen sind es ja muss im weiteren Sinne, nicht, dass man also derartig gefährliche Menschen mehr oder weniger schlecht kontrolliert hat. Mhm. Das ist ja leider ein Knast, wo schon öfter so schreckliche Dinge passiert sind und das kann uns allen blühen. Also du meinst, da liegt die Schuld ganz klar an der inneren Organisation des Knasts? Ja, die Anstaltsleiter neigen dazu, ein persönliches Konzept durchbringen zu wollen und sind da nicht unbedingt von Sachkenntnis getrübt. Würde dich noch gerne fragen, wir haben gerade gehört, und das hört man immer wieder, dass viel zu wenig psychologische Betreuung stattfindet in den Knästen gegenüber den oder mit den Insassen. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass ihr aber diese Betreuung irgendwie auch braucht. Fühlst du dich manchmal auch alleine gelassen mit all den Problemen? Ja, wenn man das erste Mal einen aus dem Fensterkreuz geschnitten hat, der sich entleibt hat, und man weiß, er war ein armes Schwein und hatte nur Pech, und dann geht man nach Hause und hat das Bild vor Augen, man kann es niemand erzählen. Mhm. Gibt es also innerhalb des Knastes keine, also gibt's Gruppen? Nicht. Gibt's nein, nicht. Dann heißt es, sie wissen ja, wo sie arbeiten. Das kriegt man auch zu hören, wenn man den ganzen Tag kontinuierlich beleidigt wird, beschimpft wird. Würde ich einen Gefangenen beschimpfen und beleidigen, kriege ich ein Disziplinarverfahren. Wenn er mich beleidigt und ich schreibe eins gegen ihn, die Möglichkeit besteht auch, dann sagt man mir, sie wissen, wo sie arbeiten, dann lass mal fallen. Was meinst du, wenn du jetzt eine Forderung aufstellen könntest, was relativ schnell zu realisieren wäre, was man verändern müsste? Dass man innerhalb der Anstalten erst einmal dafür sorgt, dass nicht jeder Eierdieb einsitzt, also jeder kleine Fisch, der nichts gekostet, der nur Kosten bringt und dem man damit auch nicht hilft. Und dass man mal Leute mit Sachkenntnis den Vollzug und das Strafrecht respektive das Strafvollzugsgesetz schreiben lässt. Ja. Also Leute, die Ahnung haben, ja. Auge in Auge mit der Situation vertraut sind. Weil es sind wirklich nur Leute, die sind aus irgendwelchen Gründen in diese Jobs gekommen und das geht nicht gut. Das ist wie wenn einer, der noch nie ein Radio gehört hat, die erzählt mir, wie er eine Sendung macht. Und sagt, was soll der Quatsch? Also dass wirklich Leute, die kompetent sind, die Entscheidungen treffen. Ja. Klaus. Dass nicht jeder da seine Nabelschau machen darf, nach dem Motto, ich bin jetzt hier der Chef, ich zeige euch erstmal, was hier läuft, sondern sich auch mal unter anderem mit den Vollzugsbediensteten unterhält über die Belange. Ja. Weil wir kennen die Gefangenen, wir haben Tag für Tag mit denen zu tun. Klaus, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Ja. Interessant halt auch mal so die andere Seite zu hören. Ja, es war nur ein Vergnügen. Vielen Dank. Ich grüße die Einsitzenden auch, aber auch die Kollegen, die Nachtdienst haben. Alles klar. Tschüss, Klaus. Ciao. Tschüss. Andreas, 25 Jahre. Hallo. Hallo Andreas. Ich bin erstmal der Meinung, dass es bis auf das, die nicht mehr rausgehen dürfen, die Leute, die in deutschen Gefängnissen sitzen, es denen eigentlich ganz gut geht. Aha, dass es den Leuten im Gefängnis gut geht? Ja, so relativ. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Nee, also bei mir fing das so an, dass ich halt in Urlaub fahren wollte, weil mein Vater hat in Griechenland gewohnt. Mhm. Und ja, da habe ich, zu der Zeit habe ich noch Haschisch geraucht und wollte mir halt so einen kleinen Fricken mitnehmen, das waren so 12 Gramm. Ach du je. Und die hatte ich halt in der Hosentasche, also weil ich mir eigentlich auch gar keine Gedanken drüber gemacht habe, dass ich jetzt da was schmuggle, so, weil das für mich eigentlich so ziemlich normal war. Und wann hat dich gefasst? Ja, bei so einem Zwischenstopp in Saloniki. War dann Zoll und ich hatte das immer noch nicht irgendwie gemerkt, so, also nicht dran gedacht irgendwie. Weißt du, ich habe da wen kennengelernt im Flugzeug, mich unterhalten ganz gut und dann einfach ausgestiegen. Mir war eigentlich auch gar nicht klar, dass das jetzt Zoll ist. So, dann haben die dich gefasst in Saloniki in Griechenland. Ja. Und du bist verhaftet worden. Ja. Und bist dort in einen Knast gekommen. Ich bin erst, weil da war ja Verdacht gegen mich. Das Schlimme war Einfuhr ins Land und dann kam ich erstmal 24 Stunden ins Zuchthaus. ja. So bei Wasser und nicht zu essen. Und wenn man pinkeln wollte, musste man klopfen unten am Gitter und Polizei rufen. Und dann sind die so nach einer halben Stunde mal runtergekommen. Und dann hat man da gepinkelt zu zweit. Und weil ich das Schild nicht lesen konnte, ja, dass man einzeln pinkeln soll, na, und dann schreit einen da so ein Grieche an. Man versteht halt kein Wort. Und steht da und weiß überhaupt nicht, was man gemacht hat. Ja. Na, und hat da natürlich dann echt ein bisschen Schiss. So. Da warst du 24 Stunden in dem, ja, Zuchthaus. Und wie ging es dann weiter? Und dann habe ich ein Schnellgericht gekriegt. Als Deutscher, also als Ausländer, kriegt man das da. Mhm. Und auf einmal war halt der Botschafter nicht da. Und da hat der Richter zu mir gesagt, na, es tut denen leid, es ist halt kein Dolmetscher da, der von Deutsch auf Griechisch übersetzen könnte, ob ich mich auf Englisch verteidigen will oder ob ich 3 Tage noch im Zuchthaus warten möchte, bis ein Dolmetscher da ist. Und wie hast du dich entschieden? Na, ich habe mich natürlich für Englisch entschieden, aber mein Englisch war halt nicht so gut. Also ich konnte das Normale, was man so, ja, kennenlernt, nicht da irgendwie vor Gericht jetzt sprechen. So. Wie ging das dann aus? Ich habe da 7 Monate Gefängnis gekriegt. 7 Monate? Mhm. Und du warst doch 7 Monate im Gefängnis? Nee, als Deutscher kann man sich da rauskaufen und zwar, das kostet 17 Mark pro Tag. Das wären dann 3.500 Mark gewesen, ja, und ich hatte halt nur 2.000 mit und habe zu den Polizisten gesagt, ruft bitte die sollen bitte die Botschaft anrufen in Saloniki, die Deutsche, ich arbeite, ich habe bei der Zeitung gearbeitet zu der Zeit, mhm, und dann ist das kein Problem, das Geld wird dann später überwiesen, aber... Hast du denn de facto dann doch noch ein paar Tage oder ein paar Wochen gesessen? Ja, das ging so weit, dass sie gesagt haben, alles klar, wir fahren zur Botschaft, haben mich eingeladen, mhm, kommen auf so ein weißes Haus zu und da waren Gitter an den Fenstern und auf einmal sage ich so, halt auf Englisch so zu den Polizeibeamten, na, das sind typisch die Deutschen wieder, kaum haben sie irgendwo ein bisschen Geld liegen, schon machen sie Gitter vor die Fenster, so, mhm, also, weißt du, so geizmäßig, mhm, ein bisschen. Gut, was? Da sagen sie, nee, ist keine Botschaft, ist Jail, ist Gefängnis. Ach du. Oh, und ich den Film meines Lebens geguckt, immer so im Hinterkopf halt Midnight Express gehabt, das war halt Türkei, weißt du? Ja, kenn ich auch, ja. Wie lange warst du dann in dem Gefängnis? Ich war 7, 8 Tage da. Also ich wusste aber nie, weil ich durfte nicht telefonieren. Ich kam zu dem Telefontag ins Gefängnis und man musste das einen Tag vorher anmelden. Andreas, du hast ja gerade anfänglich gesagt, dass es unseren Knackis gut geht in Deutschland. Wahrscheinlich hast du da sogar recht, wenn man das vergleicht mit Ländern wie Türkei, Griechenland oder vielleicht noch ganz anderen Ländern. Was ist denn das Schlimmste oder Drastischste gewesen, was du da erlebt hast? Also, dass ich keinen dort verstanden habe. Hast du eine Keiner, der mir was gesagt hat, ob zum Beispiel stand ich in der Zelle, wo die so 200 Leute halt waren. 200 Leute in einer Zelle? Ja, nee, auf einem Geschoss. Ach so, also in einem Raum waren 14 Leute. 14? Da stand so. Bett an Bett und so ein schmaler Gang und eine Dusche. Das war gleichzeitig Klo, mhm, also so ein Loch in der Mitte, ja, zum Hinbücken. Und ich hatte halt gar nichts mit Badelatschen. Das haben die mir dann gegeben, so am zweiten Tag oder so. Aber wenn der mich da gerufen hat, na, und dann sind wir auf die Einzelzellen zugegangen, na, und auf einmal macht der die Zellentour auf, das wäre also das völlig Schlimmste für mich gewesen, dass ich mich da keinem irgendwie vermitteln kann. Mhm. Ich habe dann irgendwann ein paar gefunden, mit denen ich Deutsch sprechen konnte, weil die mal in Deutschland halt waren, mhm, bist du dass von ich denen so meine Angst erzählen konnte, weißt du? Bist du von den Wächtern, sagen wir mal, korrekt behandelt worden, oder? Ja, von den Wächtern auf jeden Fall. Also aber nicht von den Insassen? Nee, das waren eigentlich meine Filme, so die ich geguckt habe, was alles passieren kann. Ich bin zum Beispiel am zweiten Tag, komme ich auf meine Zelle und die wussten halt, dass ich wegen Haschisch drin war. Und auf einmal rauchen die dann Joint, als die Zellentüren noch offen waren. Ja. Und reden halt Griechisch und gucken mich dann auch an und so und lachen halt. Na, und da habe ich so, werde ich jetzt auch schon wieder nervös. Da habe ich so gedacht, na, wenn jetzt irgendwie der Wachbeamte da reinkommt. Dann bist du uns. Ja, und die sagen dann hier, der Deutsche hat das mit ins Gefängnis gebracht und das ist das absolut übelste Vergehen, was du in Griechenland überhaupt machen kannst, so, dass du Drogen mit ins Gefängnis bringen kannst. Diese ganze Aktion für wie viel, wegen wie viel Gramm Haschisch? 14 Gramm. 14 Gramm Haschisch. Dann hast du es irgendwann geschafft und man hat dich rausgeholt, das Geld ist bezahlt worden. Ja. Und das ist jetzt der Superschock wahrscheinlich bisher in deinem Leben gewesen, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also 100%. Andreas, danke für deinen Anruf. Darf ich noch eins sagen? Ja. Und zwar ging es darum, du hattest letztens eine Sendung über Bundeswehr und Berufsarmee, ja, da, ne? Ja. Und da ist doch eine gute Sache, wenn das so gemacht wird, die Leute, die gern unser Vaterland mit der Waffe verteidigen wollen, mhm, die sollen einen Wehrdienst von einem Jahr leisten. Die Leute, die studieren wollen, die sollen ein Jahr meinetwegen soziale Dienste ausführen. Ab 18 Uhr meinetwegen in so eine Kaserne, die ja nicht mehr mit Bundeswehrsoldaten belegt wird, weil wir ja gar nicht so viel brauchen mehr. Was ja eigentlich jetzt die CDU auch vorhat, dass Zivildienstleistende in Bundeswehrkasernen. Das ist eigentlich nicht unser Thema heute. Nee, ist klar. Aber das ist gerade... Statement von dir. Was? Nehmen wir es so als Statement von dir, dass du... Ja, pass auf. Und meine gute Idee, das geht super schnell. Ja, bitte. Die machen soziale Dienste, ab 18 Uhr kommen sie halt dahin, ja. Können dort studieren, meinetwegen 4 Stunden nur am Tag, aber jeder Student weiß, dass 4 Stunden am Tag lernen schon eine ganze Menge ist. Ja. Ne? Und dann... verschenken die halt kein Jahr. Ja. Und das Gleiche machen Frauen auch. Andreas, vielleicht hat der Kohl oder Rühe zugeguckt jetzt. Okay. Dann kannst du ihm ja meine Nummer geben, falls er anruft. Ich weiß, ihr seid keine Vermittlung, aber Kohl kannst du ruhig Kohl mal meine Kohl vermitteln geben. Wir zu dir, genau, Andreas. Okay. Mach's danke. Gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Etwas Musik. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, die Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln, zu sehen im WDR-Fernsehen und zu hören im WDR-Radio 1Live. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und da ist das Thema Knasterfahrungen. Und ich möchte reden und rede mit Leuten, die schon im Knast waren. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gute, schlechte? Damit Angehörigen von Knackis und gerne auch, mit einem habe ich ja gerade schon gesprochen, mit Angestellten, mit Strafvollzugsbeamten oder auch mit anderen Leuten, die im Knast arbeiten. 0130 29 11 0130 29 11. Und weiter geht's mit der Christa und die ist 49 Jahre alt. Ja, richtig, genau. Christa, guten Morgen. Guten Morgen. Spreche ich laut genug? Ja, ich kann wollte meine Familie nämlich nicht wecken. Ja. Ja, es geht um Knasterfahrung. Bei mir ist es schon ein paar Jahre her. Du warst auch im Knast selbst? Ja. Ja, warum? Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Das aber es war okay. Halt eine Sache, die ich als Jugendlicher begangen habe und war auf Bewährung und wurde dann halt widerrufen, weil ich nicht auffindbar war und musste halt dieses halbe Jahr dann absitzen. Also ein halbes Jahr, 6 Monate. Ja. Ja, und wie war's? Ja, das war, also ich, das habe ich vorhin schon gesagt, ich kann es eigentlich nicht sagen. Es war als von schrecklich bis schön, kann man sagen. Von schrecklich bis schön. Ja, es sind, also ich bin eigentlich auch ein humorvoller Mensch und nach und nach denke ich auch viel an die Sachen, die ich eigentlich irgendwie auch ein bisschen lustig und auch noch ein bisschen wehmütig betrachten kann. Jetzt haben wir schon so viele kritische Sachen gehört. Dann erzähl doch mal das Schöne oder das ja, Nette. Ja, das Schöne. Ja, das ist ja gerade, das wirkt ja deswegen schön, wenn man das im Gegensatz zu dem anderen sehen würde, was man halt dann wie eine Lichtschattenwirkung, was man halt auch negativ erlebt hat dort. Ne? Erzähl mal. Er sagt halt, im ersten Moment ist es Horror, das ist ganz klar. Und man sieht, wie Menschen sich benehmen, wie Menschen verzweifelt sind. Und man ist also selber auch irgendwie hilflos, steht man diesen ganzen Dingen gegenüber. Was ich also eben auch schön fand, war, als dass andere zu mir gekommen sind, die dann von ihren Erlebnissen, von ihren Straftaten und so weiter auch erzählt haben, sich das von der Seele am reden wollen. Und man kam sich irgendwie auf einmal auch nützlich vor. Nicht, dass einem das jetzt so bewusst war. Aber dass auch schon so eine menschliche Nähe entstanden ist dann zwischen den Frauen. Ja, zwischen einigen, sagen wir, das waren schon eigentlich auch geteilte Lager. Es gab welche, die sich halt auch absonderten und wo man nicht rankam. Ne? Geht es denn im Frauenknast auch bisweilen hart zu? Ein Jugendknast, ja. Geht es da auch hart zu? Ja, was ich so gesehen habe, das war halt in der Hinsicht hart, dass also junge Mädchen, 15-Jährige zum Beispiel, dass die halt ihre Zelle auch zusammenschlugen, genau wie ein Mann, dass sie durchdrehten und gewalttätig wurden, aber weniger gegen andere Insassinnen. Das meinte ich jetzt eigentlich so. Gibt es da auch so eine klare Hierarchie, wie man es bei Männern kennt? Ich habe nicht so sehr festgestellt, muss ich sagen. Ja. Wohl eben, dass andere irgendwie auch bestimmte Dinge vielleicht ausheckten für sich, wo andere wieder nichts mit zu tun hatten. Was war denn für dich, wenn du zurückblickst, das Schlimmste oder wo dir mulmig heute noch wird, wenn du daran denkst? Ja, das Eingeschlossenwerden erstmal gleich am Anfang. Ja. Ich bin ja auch in verschiedenen Gefängnissen dann gewesen. Ich bin in Hamburg auf St. Pauli verhaftet worden. Dann in die Davidswache geschleppt nach unten. Also ich war halt, trotzdem ich schon um die 20 war, also war ich so gemütsmäßig und menschenmäßig einfach nur, vielleicht erst 16. Ja. Und dann wird man da in den Keller gebracht, wird man auf so eine Holzpritsche geschickt quasi. Da bin ich mich dann hingeworfen, hab dann geheult. Und man hat ja überhaupt keine Vorstellung vom Gefängnis oder so. Und dann der Beamte, der halb humorvoll, halb tröstend sagt, was hast du denn gemacht? Und den habe ich natürlich erstmal ausgeschimpft wütend. Und dann ging's, kam man auf einmal ganz oben in den obersten Stock und dann erzählt die andere Insassin, mit der ich da zusammen war, die erzählt dann, ja, ja, dann werde ich gleich mal wieder einen Trip einwerfen und ich kriege das von meinem Freund und so weiter. Ich wusste gar nicht, wovon die spricht. Also Rauschgifterfahrung habe ich da nicht gehabt. Das war alles auf der Wache noch? Unten ist ja die Wache und oben sind dann wohl noch Zellen. Also ganz genau kenne ich mich in den Örtlichkeiten da nicht aus. Aber hinterher bist du dann halt in die Anstalt gekommen, in die Jugendstrafe? Ja, das ging dann jetzt erst noch über Hannover, dann über in Hamm, Westfalen, drei Tage, ganz zu alleine als Frau, das ist ja Männergefängnis dort. Aha. Da hatte ich auch echt Angst, dass man mich vergisst. Mhm. Das war auch sehr schlimm, nicht zu lesen und so weiter. Und dann in Essen, Karl Faktor, eine gewisse Zeit, wo ich dann eine Frau wieder getroffen habe, die mich außerhalb des Gefängnisses zusammengeschlagen hat und wo, an der ich mich aber nicht gerecht habe, sondern ich habe ihr zum Beispiel Tabak geschenkt. Mhm. Auch von einer älteren Kalfaktorin kriegte ich Tabak geschenkt, einfach so. Ja. Die kannte ich überhaupt nicht. Ja. Wir hatten fast kein Wort gesprochen, war einfach nett, die Frau. Was habt ihr oder was hast du den ganzen Tag getan? Gab es eine Arbeit im Knast? Also da gab es weiter nichts. Ich habe dann wohl ein paar Tage Kalfaktor gemacht, bin dann von Essen nach Köln-Ossendorf gekommen und da haben wir dann also häkeln dürfen. Ja. Topfstapeln. Also Kalfaktor heißt sauber machen, oder? Ja. Ja, sowas. Rum und manche geben Essen aus und so weiter. Hast du dich in dieser Zeit, also es war eine Strafe auf der einen Seite, aber hast du dich auch von den Behörden betreut gefühlt? Das kann ich nicht direkt sagen. Also ich meine schon, dass man mehr oder weniger, dass die Leute sich mehr oder weniger selbst überlassen sind, obwohl Bemühungen da sind. Nun ist das ja auch schon eine ganze Weile her, deine Erfahrung. Ja, es ist so gewesen, dass also die Anstaltsleiterin, es war eine sehr nette Frau in mittleren Jahren, und also sie hat schon versucht, wirklich also Kontakt aufzubauen, nur das war halt viel zu wenig alles. Christa, das war deine einzige Knasterfahrung, von der du jetzt erzählt hast. Ja. Was hat da so in deinem Leben bis heute nachgewirkt von dieser Zeit? Ja, was soll ich sagen? Also es ist so halt so, dass ich bestimmt jetzt ein Mensch bin, der versucht, keine Vorurteile zu haben, aber eben auch weiß, dass er sich schützen muss, wenn er jetzt mit solchen Menschen zusammenkäme. Und dann... Wie meinst du mit solchen Menschen? Ja, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkommen würde, wo ich wüsste, also der bewegt sich im kriminellen Milieu. Naja, das heißt, du hast auch schon Angst, wieder nochmal in so eine Lage zu kommen. Nee, das wird mir, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Ja. Also ich habe jetzt, wie gesagt, damals war ich um die 20, jetzt bin ich 49, da ist ja ein Lebensweg gegangen. Mhm. Ist das auch so, wie wir gerade gehört haben, dass du danach so die Freiheit erstmal so richtig schätzen gelernt hast? Ja, das es war noch ein... ich habe halt im Leben noch nicht durchgeblickt und als ich rausgekommen bin, war es halt für mich der erste Gedanke, ich wollte dann wirklich auch zu meiner Mutter, die auch die ganze Zeit zu mir gehalten hat und ich konnte es nicht übers Herz bringen, einfach irgendwo wieder unterzutauchen, sondern ich wusste, da muss ich hin. Ja. Nein, das habe ich dann auch getan und ich wollte noch sagen, was ich heute zum Beispiel, was mich erinnert ans Gefängnis, aber positiv eigentlich sind zum Beispiel die Schlager, die es da aber zu der Zeit gab oder die Musik, die es damals zu der Zeit gab. Und jetzt letztens habe ich zum Beispiel im Fernsehen die Gruppe Christi gesehen mit Yellow River und das fand ich immer so wunderschön. Diese Sachen, die haben also mich hochgehalten und das war ja dann nachher auch teilweise ein offener Vollzug innerhalb des Hauses, da wurden einige Neuerungen auch zu der Zeit eingeführt. Das war also gerade der neue Knast. Es wurde noch erzählt, wie man vorher dort bei dem Alten ausgebrochen ist. Und die Geschichten kursierten damals noch. Und es kam einige Neuerungen und es kam auch ein lockereres Klima auf für die Mädchen und so weiter. Aus dem Radio kam Yellow River. Oh ja, wunderschön. Und danach haben wir dann getanzt und wurde auch gesagt, hier, tanz doch mal, hieß es dann. Danke dir, dass du angerufen hast und das erzählt hast. Ich danke euch auch, macht weiter. Dankeschön, alles Gute dir. Alles, ciao. Tschüss, ciao. Der Dieter, 43 Jahre alt, ist jetzt am Telefon. Ja, richtig, hallo. Hallo Dieter. Selbst auch Knasterfahrung? Ja, das kann man sagen. Also ich war aus zwei Haftstrafen bestehend zusammengerechnet, also etwas über 7 Jahre drin. Insgesamt? Ja. Bisher, ja. Das war also eine ziemlich lange Zeit. Magst du erzählen, warum du gesessen hast? Ja, ich habe wegen Vergewaltigung gesessen. Und ja, das Blöde, also wenn ich jetzt von vorne anfange, ist es so gewesen, ich war damals verheiratet, meine Frau war psychisch krank und hat Selbstmord gemacht nachher, die ist vom Hochhaus gesprungen. Ja. Und ich habe nach diesem Selbstmord eigentlich völlig den Halt verloren. Ja. Ich war vorher eigentlich auch schon so ein bisschen instabil, insofern, dass ich eigentlich irgendwie Lebensängste hatte und irgendwie komme ich im Leben nicht klar. Das lag auch, heute weiß ich, das lag es auch zum großen Teil mit an meinen Eltern, teils auch an mir. Mhm. Und nachdem ich diesen Halt verloren hatte, ich hatte dann eine Freundin hinterher kennengelernt, die mich betrogen hatte, dann wieder eine, die mich betrogen hatte. Und dann sind die Birnen durchgebrannt. Ja, vor allen Dingen das Schlimme war, ich merkte so langsam, Mensch, irgendwie steigt da was in dir hoch. Ich hab das gespürt, wenn ich dann ein bisschen Alkohol noch getrunken hatte. Wie viele Straftaten hast du begangen? Zwei. Zwei Vergewaltigungen. So, ja. Du warst dann 7 Jahre insgesamt im Knast. Ja. Haben dir diese 7 Jahre was gebracht? Ja, mir haben die 7 Jahre was gebracht. Aber wobei ich sagen muss, das erste Mal bin ich zu 3 Jahren, 9 Monaten verurteilt worden. Die habe ich auch voll absitzen müssen. Mhm. Und diese Zeit hat mir absolut null geholfen. Ich habe nicht die geringste Unterstützung gehabt drin, sei es von den Behörden oder sonst was. Ich habe von meiner Seite aus alles versucht. Ich habe versucht, selbst an mir zu arbeiten, mhm. Weil mir tat das auf der anderen Seite hinterher auch unwahrscheinlich leid. Und ich wollte auch auf keinen Fall, dass sowas wieder passiert. Und ich habe dann durch eigene Bemühungen vom Diakonischen Werk Verbindung aufgenommen. Und da kam eine Therapeutin, die mich dann regelmäßig da drin besucht hat, mit der ich so Einzelgespräche geführt habe. Was aber eben auch... Aber dann ist es nochmal passiert danach. Es ist nochmal passiert, ja. Ich bin entlassen worden und 3 Monate später ist es wieder passiert. Ja. So, dann bin ich wieder inhaftiert worden. In eine andere Anstalt? Nein, wieder in die gleiche. Ja. Es nennt sich dann so, man hat eine Mutteranstalt, wenn man schon mal eine längere Strafe gehabt hat und in die kommt man dann auch wieder zurück. Wie wird man eigentlich im Knast angesehen als Vergewaltiger unter den anderen Kollegen? Ja, also ich habe das lange verborgen, weil ich in U-Haft, ich war noch knastunerfahren, wenn man das jetzt so sagen darf, und ich habe aber sofort gemerkt, dass diese Leute nicht so angesehen sind. Mhm. Jedenfalls. Und als es dann rausgekommen ist, wie war es dann? Ja, da habe ich das einigermaßen einfach gehabt, weil ich habe das lange verbergen können. Ja. Und ich hatte mir in der Zeit schon ziemlich viele Kontakte aufgebaut da drin. Und die sind dann auch geblieben? Und die sind geblieben. Die haben nachher zu mir gesagt, Mensch, hättest du sorgen können. Ne? Was sind für dich die schlechtesten und übelsten Erinnerungen, wenn du an die Knastzeit denkst? Ja, die übelsten Erinnerungen war für mich das absolute Alleinsein, das völlige Abgeschirmtsein von der Außenwelt. Mhm. Ich habe den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, hatte dadurch auch keine Besuche gehabt. Und ich habe also wirklich die ganzen Jahre ohne Besuch da drinnen durchgemacht. Hast du da überhaupt noch eine Hoffnung gehabt, dass du irgendwann nochmal richtig normal Fuß fassen kannst? Ja, ich habe die erste Zeit habe ich sehr viel Selbstmordgedanken gehabt. Mhm. Ich habe abends, wenn Einschluss war, bin ich fast in Panik gekommen. Ich habe Platzangst bekommen. Mhm. Meine Pumpe ist gegangen und also ich habe Höllenqualen da drin erlitten. Ne? Hast du jetzt bei der zweiten Inhaftierung eine intensivere und bessere psychologische Betreuung gehabt? Ja. Ja. Ich habe, weil ich wusste, wie es da drinnen nun läuft und was wieder auf mich zukommt, habe ich gedacht, das stehst du nicht durch, du musst irgendwas machen, um dich diese Jahre über abzulenken. Mhm. Ich habe zwar vorher schon Beruf gelernt gehabt draußen. Was hast du gelernt? Ich bin gelernter Schlosser. Ja. Und habe dann noch eine Lehre als Textilreiniger da drin gemacht. Ja. Konnte ich zum Glück machen. Und habe mich damit abgelenkt und mit Sport habe ich mich sehr viel aber abgelenkt. Aber wichtig ist ja gerade auch jetzt bei deinem, bei dem, was da vorgefallen war, dass sich jemand mit deinen, ich sag mal so, mit deiner Seele beschäftigt. Ist ja, das denn ist das ausführlich passiert? Das ist insofern dann ausführlich passiert. Beim zweiten Mal, nachdem ich dann meine Lehre da abgeschlossen hatte, ja, bin ich wieder zur Anhörung gekommen, so nennt sich das da. Das war ich beim ersten Mal auch schon, aber da haben sie mich abgelehnt. Mhm. Und mit meinen gleichen Aussagen bin ich dann komischerweise beim zweiten Mal da angenommen worden und bin dann in eine sozialtherapeutische Anstalt überführt worden. Dieter, wie stehst du heute zu deinen Taten? Ja, zu meinen Taten, ich habe schon gesagt, also damals war ich schon verzweifelt, dass ich sowas überhaupt gemacht habe. Ich habe mich mit meinen Taten unwahrscheinlich viel auseinandergesetzt. Mhm. In also diversen therapeutischen Gesprächen, nachher in der sozialtherapeutischen Anstalt, nachher auch in Einzelgesprächen. Ich bin dann auch rausgegangen, noch extra zu Gesprächen. Mhm. Und ich habe während der Zeit dann auch meine Frau kennengelernt, ja, die mir zum Glück unwahrscheinlich geholfen hat. Also ohne meine Frau hätte ich es wohl auch nicht geschafft. Ja. Ich habe da sehr viel Unterstützung gehabt. Ich habe gemerkt, da ist jemand, der versteht mich, der kann auf mich einwirken. Ja. Und ich habe dieses Einwirken auch angenommen. Dieter, wie lange bist du jetzt draußen? Ich bin jetzt fast 6 Jahre draußen. Ja. Ist es für dich absolut klar, dass so etwas nie wieder passieren wird? Also, gut, man kann sowas nie hundertprozentig sagen in allen Lebenssituationen, aber ich möchte sagen, also, dass mir das nicht wieder passieren kann. Ich bin ich vergesse das auch nie. Ich hab eine tolle Familie jetzt. Ja. Ich habe eine Frau mit 2 Kindern kennengelernt. Wir haben jetzt noch ein gemeinsames Kind zusammen. Das heißt, du hast Fuß gefasst. Hast du auch einen Job? Ich habe einen Job und ja, alles. Wir sind selbstständig. Wir ja, haben uns selbstständig gemacht ohne irgendwas. Also haben uns das auch ganz langsam aufgebaut. Ja. Ich habe super Schwiegereltern. Also bist schon optimistisch? Ja, also, aber wo ich nochmal drauf hinaus wollte, so auf diese ganze Knastsituation da drin, also man hört ja auch so Schwerverbrecher, die müssen in den Knast rein, Türen zu, die müssen, die Gesellschaft muss geschützt werden. Und also ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass gerade hier raus, bei diesen Leuten, die drin sind, ein unwahrscheinlicher Hass entsteht. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Hass da drinne in so einem Bau gegen die Öffentlichkeit geht, ne? Mhm. Und wie viel, also es sind ja wohl bald 80-90% der Leute, die da drin sind, die sagen, wenn ich rauskomme, jetzt aber erst richtig, ne? Mhm, ja. Weil die Leute sind unwahrscheinlich. Solche Gefühle hattest du auch? Wie bitte? Solche Gefühle hattest du auch? Nee, Gott sei Dank nicht, weil mein Hass hat sich eigentlich mehr auf mich selbst gerichtet. Ja. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Deswegen gehöre ich auch vielleicht zu einer ganz kleinen Prozentzahl, die es geschafft hat. Ja. Ich hab versucht, die Fehler bei mir zu sehen und habe so dieses Außenrum, ich habe mich nach außen hin total abgeschottet. Dieter, jetzt habe ich noch ein paar Leute in der Leitung. Ja. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Christa, 42 Jahre. Ja, richtig. Hallo Christa. Hallo. Ich rufe an, weil mein Bruder sich im Gefängnis in Essen erhangen hat, und zwar Silvester 91. Und er hat angefangen, um 19 Uhr einen Brief zu schreiben, einen Abschiedsbrief, und hat den also immer wieder stufenweise aufgebaut und wirklich bis zum Abschluss geschrieben und ist also im vollen Bewusstsein getan und nicht aus einem Affekt heraus. Ja. Und aus diesem Grunde kann ich das heute auch akzeptieren, was er getan hat. Ja. Und er war damals 34, als er das gemacht hatte, und er wäre im April 92 entlassen worden. Aber es stand dann schon wieder die neue Verhandlung an, weil er immer wieder Fahren ohne Führerschein im betrunkenen Zustand hatte. Also deshalb war er ja, verurteilt. Immer wieder. Ins Gefängnis gekommen, vom Jugendknast angefangen, ja, mit Bewährung und dann wieder neu. Und Christa, dann, ja, was stand denn in diesem Abschiedsbrief alles drin? Dass er also so nicht mehr leben möchte. Und es stand drin, dass er seine Sachen geordnet hat, dass er alle um Verzeihung bittet, dass er zu Gott gebetet hat, dass er hofft, er hat keine Angst vom Sterben, dass er hofft, es würde schnell gehen, mhm, es würde nicht wehtun, man möge ihm verzeihen, und Es war ganz schrecklich, also auch danach, als der Anruf von der Kripo kam, zu der Freundin meines Bruders, die hat uns dann benachrichtigt. Ja. Ich wollte es erst nicht glauben, habe dann die Kripo in Essen angerufen. Die haben mich dann zurückgerufen, private Daten abgefragt, weil normalerweise bekommt man keine Auskunft von denen. Du gibst aber, oder ihr, die Familie, du gibst nicht den Behörden oder gar den Verhältnissen in dem Knast die Schuld, dass er das gemacht hat? Oder so habe ich das verstanden? Ich denke mal, er hätte etwas mehr soziale Betreuung gebraucht, vielleicht auch eine Therapieform. Denn es war ja ein Wiederholungstäter und immer wieder in der gleichen Sparte. Man hätte merken müssen, er braucht Hilfe und nicht einfach nur Gefängnis. Es gab gar keinen Ansprechpartner für ihn? Nein, mehr oder minder gar nicht. Und selbst wir, muss ich auch irgendwo zugeben, haben uns dann nachher irgendwo abgewandt. Er hat zweimal gesagt, ich bessere mich und ich ändere mich und irgendwann wird alles ganz anders. Und dann kam es doch wieder genau so, wie man es irgendwann auch immer wieder gesagt hatte. Und es war, als wenn so ein Teller Suppe aufgeschöpft wird und der einfach nicht leer wurde. Also es war damals natürlich dann für die Angehörigen ein großer Schock. Ja. Und ein... eine sehr schlimme Sache. Du sagtest dann aber gerade, dass du ja heute das so akzeptieren kannst, was er gemacht hat. Ja, das ist richtig, weil ich denke, wenn einer das im Affekt tut, der macht es, weil er zu dem Zeitpunkt keinen Ausweg sieht. Aber der noch bis dahin so viel Zeit hat, 5 Stunden Zeit, bis er sagt, so und jetzt hänge ich mich auf, dem gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Und ich denke mal, er hat das sich auch genau überlegt. Ja. Christa, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir noch die Verena und die ist 24 Jahre. Ja. Hallo Verena. Ich bin da. Hallo ja. Jürgen. Ja. Guten Abend. Ja, ich war mal mit jemandem verlobt, der wegen, ja, Vergewaltigung und Totschlag, also Mord, in der Psychiatrie saß. In der Psychiatrie saß, ja. Der sollte in die Forensik kommen. Das ist eben sowas Ähnliches wie ein Gefängnis. Und mit dem war ich verlobt. Mit dem warst du verlobt? Schon bevor die Tat? Nein, wir haben uns erst danach kennengelernt. Der war zu dem Zeitpunkt schon einige Monate in der Psychiatrie auf der geschlossenen. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ich war selber als Patientin auf der geschlossenen. Ja. Und haben uns kennengelernt und wir sind uns halt näher gekommen, hatten uns überlegt, dass wir unser Leben zusammen verbringen wollen. Mhm. Haben uns dann Heiligabend 93 verlobt. Mhm. Ich habe mich allerdings dann einen Monat später doch wieder von ihm getrennt, weil ich war da wieder draußen und er war halt noch drinnen. Mhm. Ich habe mich von ihm getrennt, weil er mir mit seinen Eifersüchteleien zu heftig war. Ja. Das heißt, die Sache ist dann ganz auseinandergegangen. Die ist dann wieder auseinandergegangen. Und was ich später erfahren habe, ist halt noch, da kam ich irgendwann mal, ich hatte damals eine Arbeit, da kam ich von der Arbeit nach Hause und auf dem Anrufbeantworter hatte ich einen Anruf von der Kripo, ich möchte mich doch bitte mal melden. Der ist mit einer Krankenschwester aus dem Krankenhaus abgehauen. Der Vater hatte Vermisstenanzeige aufgestellt. Naja, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Nur die Kripo, die hatte ich dann halt hier, ob ich vielleicht sagen könnte, wo mein Ex-Verlobter sich aufhalten könnte. Das wusstest du natürlich nicht. Nö. Verena, die Sendung ist am Ende. Ja, ich merke. Du hörst die Musik. Ja. Aber du hast deine Geschichte ja noch erzählt. Jo. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche auch dir alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, Jürgen. Verena. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Ciao. Alles Gute, ciao. Liebe Leute, das war, mein Gott, die Zeit ist viel zu kurz. Wir haben so viele Anrufe. Höre ich und sehe ich da in der Regie. Schade, es geht leider nicht weiter. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und fürs Mitmachen, fürs Zuhören. In der Technik heute Nacht Hans-Jürgen Wilde, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht wieder offene Sendung, das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, bis morgen. Ciao.